erzählt die Sage, Hildebrand und Hadubrand standen einst zwischen zwei Heeren in Ritterrüstung und Gewand. Hildebrand, der war in Diensten jahrelang beim guten König. Er musste aus der Heimat fliehen und ließ Weib und Kind zurück. Nach 30 Jahren kommt er wieder und mit ihm 1000 Mann. Er trifft auf ein anderes Heer, ein junger Recke führt es an. Hildebrand fragt nach dem Namen, der Jüngling spricht, man nennt mich Hadubrand. Mein Vater fiel einst in der Fremde, es war Hildebrand, ich hab ihn nie gekannt. Der Alte weiß nun, wer da steht, denn Hadubrand, das ist sein Sohn. Und er sagt ihm diese Wahrheit, doch der will nichts wissen davon. Der Jüngling glaubt, dass ihn der Alte täuschen will, den Kampf zu scheuen. Und Geschenke nimmt er nicht an, beleidigt den Vater ungemein. Im Angesicht der beiden Heere spricht der Vater, so muss es dann sein. Muss dich mit dem Schwerte schlagen, oder du wirst mein Mörder sein. Streit, Hildebrand und